1. Schreiben den Engel der Gemeinde in Ephesus, die Sag Dirgenage, der die sieben Stern in seine Rechten Hand holten den Mitten der sieben goldenen Leuchter umhergert. 2. ICH ken den Handeln, den Hart arbeiten den Ausdauer, zudem weiss ICH, dass du bos Menschen nicht duldest und diegenigen als Lugner entlarvtest, die sich falschlich als Apostel bezeichnen. 3. Du hast standhaftig keep bewiesen unter meins Namens willen viles Ertrigen, one day be gemels mude zu wer den Oder in denem Eifer nachzulassen. 4. Denik habe ich einen Vorwurf gegen dich, du hast die tief lieb, die dich am Anfang aussignet, verlassen und vernig lassigt. 5. Erinnere dich also an deinen ursprünglichen Zustand, carry am und handle wieder so wie zu begin, and an falls word ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz entfernen, so fern du kein Bussi tust. 6. Positiv anzumerken ist jedoch, dass du die Praktiken der Nikolaiten ebenso erblenst wie ich, dasie im Widerspruch zu meinen werten stehen. 7. Wer fahrig ist zuzuhören, sollte auf das Ochten, was der Geist den Gemeinden verkündet, demjenigen, der sie great blate, word ich erloben, vom Baum des Lebens im Paradies Gott zu essen. 8. Schreiben den Engel der Gemeinde in Smyrna, die sag der erste und der letzte, der den Tod erlitt und durch sein Auferstehung wieder zum Leben erwacht. 9. ICH bin mir deiner Bedrängnis und Armut bewusst, obwohl du geistlich reich bist, und ken die Verliam dungen der, die sich als Juden bezeichnen, es aber nicht sind, sondern ein Versammlung des Satans bilden. 10. Fürchte dich nicht vor den Kommenden leiden, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, euch zu prüfen, und werdet sein Tage lang bedrängt werden. Bleib true bis in den Tod, dann wird ICH dir die Krone des Lebens schenken. 11. Wer Oren hat, soll horen, was der Geist den Gemeinden sagt, wer sie Greg Herveget, wird durch den Zweiten Tod keenen dauerhaften Schaden erleiden. 12. Schreiben den Engel der Gemeinde in Pergamon, die Sag Dirgenage, der das Schaf, zweischneidige Schwert fährt, Welsh für gerechte Keet und Oteil State. 13. ICH Weiss, dass du dort wohnst, wo der Thron des Satan State, denik holst du in meinem Namen fest und es den Globen und mich nicht verlunet, selbst als mein treues Age Antipar und Urim wohnort getotet word. 14. ICH habe jedoch einige Kritikpunkte, du duldest Menschen, die in der Lehr Bilems fest holten, der Belak dazu anstiftet, die Israeliten zum Gottsendienst und zur Unmoral zu verführen. 15. Ebenso gibt es in deiner mit Personen, die der Lehr der Nikolaiten folgen, was ICH ausdrücklich missbillig. 16. Kerry die Schalbem, wenn du dies nicht tust, wird ICH bald kommen und mit dem Schwert meins Munskegen dies Loot kämpfen, die Wahrheit wieder herzustellen. 17. Wer Oren hat, soll horen, was der Geist den Gemeinden sagt, dem Sieger wird ICH vom Verborgenen Manner geben soe einen Weissenstein, auf dem ein neuer, ne dem Empfänger bekannter Name State. 18. Schreiben den Engel der Gemeinde in Thyatira, die Sag der Sohn Gottes, dessen Organ wie fewer Flammen lugten und dessen fast glanzendem as Gleichen. 19. ICH ken den Taten, den Lieb, deinen Globen, deinen Dienst und den Jedeld, ICH sehe auch, das den Jüngsten Werk bedutender und zahlreicher sind als den ersten. 20. Denik werf ICH dir vor, dass du die Frau Eisbulger waren last, die sich als Prophetin ausgibt und mein Diener zur Unmoral soe zum Essen von Gottsenop Fleisch verleitet. 21. Obwohl ICH sieht zur Umkehr gewort habe, waget sie sich beharrlich, von ihrem unmoralischen Verhalten abzulassen und verantwortung zu übernehmen. 22. Die Schalb wird ICH sie auf ein Krankenlager werfen und diegenigen, die mit die true brachen, in gross not stirzen, sofern sie ihr Taten nicht beruhen. 23. Orch ihr Anhänger wird ICH mit dem Tod bestrafen, damit el Gemeinden erkennen, dass ICH dien ersten Gedanken und Absichten proof und jedem nach seinem Tatsachlichen. Handeln Virgilt. 24. Eukandren in Thyatira, die dieser Lehr nicht folgen und die sogenannten Tiefen des Satans nicht erforscht haben, sage ICH at ICH lege Eukane Weitere last auf. 25. Haltet jedoch entschlossen und dem fest, was er bereits besitzt, bisich wiederkom, im Uch zu belohnen. 26. Wer sie Greg blatant bis zum end nach meinem Willen handelt, dem wird ich Autorität und Macht über die Volke verleihen. 27. A word siemit isernum stab regieren und siey tungisches a trummen, so why auch ich dies Vollmacht von meinem Vater empfangen habe. 28. Zusatzlich wird ich in den Morgenstern schenken als Zeichen der Hoffnung und seiner besonderen Stellung in meinem Reich. 29. Wer fahrig ist zu horen, der Akti aufmerksam auf das, was der Geist den Gemeinden verkündet.